wahrlich eine bedrohliche Gestalt. Aus ihr geht in der griechischen Mythologie die Lamia hervor, eine Geliebte des Zeus, deren Kinder von der eifersüchtigen Hera umgebracht wurden. Aus Rache mordet nun Lamia die Kinder anderer Frauen und saugt ihnen das Blut aus. Lilith ist auch verwandt mit den Stringes, den kinderstehlenden Zauberinnen, die noch heute im griechischen Volksglauben und in neugriechischen Märchen lebendig sind. Sie ist eingegangen in die Striges der römischen Mythologie und entwickelte sich im Italienischen zur Strega, zur Hexe, die mit dem Teufel im Bunde ist und vor deren bösem Blick man sich noch heute schützt. Die Sirenen, die Medusa, die Gorgo bis zu den gefährlichen Wasserfrauen Undine, Melusine und Lorelei der deutschen Sagenwelt, alle weiblichen Vampire und Hexen sind Nachfahrinnen der Lamashtu Lilith. Noch die Femme Fatale des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist eine Spiegelung über Jahrtausende hinweg der babylonischen Göttin.